wollt Rap, fein, Ost, aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her, ihr Feinschmecker, Ton voll Gär. Rap, fein, Ost, aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her, ihr Feinschmecker, Ton voll Gär. Deinen Stoff nicht länger durch die Nase ziehen. Lass Hunde rein, mal einfach durch die Ohren fliegen. Aus dem Dorn kommt die feinste Feinkost und Ding. Einzigartig, ruhig hat das ein Dutz auf Play. Und lass es uns jetzt testen, kommt und rappt mit Esel. Wir wie im 5-Sterne-Grohotel fahren endlich Lexus, frisch vom Autohandel. Wir cruisen auf der fetten Yacht. Nur ihr pennt immer noch im Abwasserschacht. Gib mir mal den Kaviar und ein Glas voll mit Champagner. Ich lass es mir gut gehen, hier, ihr könnt es alle sehen. Ich lass die Chicas den Hook singen, könnt das Müll jetzt servieren. Das ist für die Feinschmecker, was wollt ihr von uns probieren? Wollt ihr Beats oder Raps oder Rhymes oder Tracks? Sind die Kings in diesem Biss und ich selbst überschätzt? Rap, fein, Kost aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her, ihr Feinschmecker, Ton voll Gär. Ihr wollt Rap, fein, Kost aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her, ihr Feinschmecker, Ton voll Gär. Ihr wollt Rap, fein, Kost. Hier kommt der Unterschied. Rap, fein, Kost, verpackt als Thronfolgerlied. Das und noch ein stylischer Beat für Rappers in. Mit nem Thronfolger, Text mit Sinn. Ihr seid wie Blattgold, wie 1000 Grad. Aus uns sprühen die Worte wie beim Weiber Telefonat. Statt die Fernbedienung für die Fernsehapparat. MTV ist doch klar und wir sehen die da. Thronfolger ist doch klar. Hallo, go. Wir sind die Jungs in diesem Jahr, hier, ihr könnt es alle sehen. Besetzen die Charts mit 10 Tracks von Platz 1 bis 10. Keiner kann uns stoppen, alle aus dem Weg kommen. Die beiden Dinge rocken, die bald die ganze Welt frocken. Das sind die 5-Sterne-Rapper. Weg da, zieh mich an den Ball so wie ein Lecker. Alle hören uns und fragen sich, wo kommen die Flows her? Wir haben es im Blut geboren, als Verfolger. Fein, Kost aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her. Feinschmecker, Ton voll Gär. Ihr wollt Rap, fein, Kost aus Nord, Nord, Ost, dann kommt her. Ihr Feinschmecker, Ton voll Gär. Ihr wollt Rap, fein, Kost. Our motherfucking nigga is nice. Ton voll Gär. Ihr wollt Rap, fein, Kost. Our motherfucking nigga.